Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Begriffserklärung. Heute werden wir gemeinsam lernen, was bedeutet das Wort Koran. Letztes Mal haben wir Al-Islam definiert, heute werden wir über Koran sprechen. Und wir machen das wie auch damals, wie wir das immer in der Islamwissenschaft machen, in zwei Richtungen. Erstens sprachlich und zweitens werden wir das Ganze inshallah ta'ala terminologisch besprechen. Von der sprachlichen Sicht her, also Lughatan, gibt es zwei Meinungen darüber. Die sagen, Al-Quran kann man als erstes nehmen als Eigennamen. Also Quran ist ein Eigenname für das Buch Allahs, was wir Muslime haben, was wir sagen, das ist die Offenbarung Gottes. Das ist die erste Meinung, die vertreten wird. Die sagen, das hat jetzt keinen Abstamm, keinen Ursprung. Das betrachten wir eigentlich ganz normal als Eigennamen, wie Mohammed, Ahmed, Mustafa und so weiter. Die zweite Meinung, was natürlich die stärkere Meinung ist, wobei die erste Meinung dagegen nicht widerspricht, man kann beides auch kombinieren, ist, dass es vom Wortstamm Qara'a abstimmt. Qara'a, wir haben Qur'an im Arabischen, kommt vom Wort Qaf, Ra und Hamza. Qaf, Ra und Hamza. Und da gibt es verschiedene Harakat-Stellungen dazu. Und deswegen sagen auch die Gelehrten, dass das Wort, wovon es abstammt, 7 Bedeutungen hat. Lesen, verstehen, nachdenken, lernen, tragen, folgen, anbeten. Diese 7 Bedeutungen kann das Wort oder die Wortabstammung haben. Es ist tatsächlich so, das kann man auch alles nachschauen, Alhamdulillah. Dementsprechend kann man sagen, dass das Wort Koran bedeutet das, was gelesen wird, das, was gelernt wird, das, was darüber nachgedacht wird, das, was versucht wird zu verstehen, dass dem gefolgt wird, was da drin ist, man den Koran durch die Lesung, also dass dadurch angebetet wird, also nicht der Koran, sondern durch den Koran eine Anbetung entsteht und dass man ihn trägt, also trägt, bewahrt in den Brüsten natürlich, also auf, wenn man es auswendig lernt. Das ist bezüglich der sprachlichen Hinsicht. Und das ist so eine gewaltige Sache. Und doch das erste Wort, was herabgesandt wurde, meine lieben Geschwister, ist Iqra. Lies. Wir kennen das. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ja? Lies in dem Namen deines Herrn, der dich erschaffen hat. Iqra ist das erste Wort, was herabgesandt wurde. Und von diesem Wort stammt das Wort selber Koran ab. Subhanal Malik. Was jetzt sprachlich war, machen wir jetzt inshallah ta'ala fachspezifisch, also terminologisch. Und dazu sagen die Gelehrten, Kalamullahi ta'ala al-munazzal ala nabiyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Und wenn wir das Stückchen durchgehen, das Wort Allahs, das herabgesandt wurde, das Ganze herabgesandt wurde, auf seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich muss dazu sagen, es gibt viele verschiedene Überlieferungen. Manche fügen noch hinzu, herabgesandt durch den Engel Jibril, herabgesandt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das kann man natürlich auch machen. Dann heißt es weiter, Al-Mu'jaz bilafdhihi wa ma'nah. Ein Wunder durch die Worte und die Bedeutung. Al-Mu'jaz bedeutet nicht nur Wunder, sondern auch, es ist unmöglich, dass jemand anderes das nachmacht. Und subhanallah, das ist auch die Herausforderung vom Koran seit über 1400 Jahren. Keiner schafft es, so einen Koran hervorzubringen, wie er vor 1400 Jahren geschrieben wurde. Subhanal-Malik. Al-Mu'jaz bilafdhihi wa ma'nah. Also keiner, es ist ein Wunder in der Wort, also in der arabischen Wortwahl und auch in der Bedeutung. Subhanal-Malik. Dann geht es weiter, Al-Muta'abbad bitilawatihi, dass eine Anbetung ist durch das Lesen. Und das ist auch der Unterschied zwischen Hadith Qudsi. Hadith Qudsi sind auch die Worte Allahs, aber wenn wir die lesen, dann ist das nicht eine Belohnung oder ist das keine gottesdienstliche Handlung an sich, wie der Koran das ist, wenn wir den Koran lesen. Wenn wir fangen, Alhamdulillahi Rabbi, ja, wenn wir den Koran lesen, dann ist das eine gottesdienstliche Anbetung, wie wenn du betest, fastest, Zakat gibst, Hajj gibst und so weiter. Das ist eine gottesdienstliche Handlung, subhanallah. Und das ist eben der Unterschied zu den anderen, zu den Hadith. Und die Hadith werden wir bi'idhnillah ta'ala auch erklären. Dann geht es weiter mit Al-Manqul ilayna bit-tawatur. Das bedeutet, überliefert zu uns durch Tawatur. Und Tawatur werden wir bei Hadith inshallah ta'ala nochmal genauer erklären, aber kurz gesagt, dass es wird uns überliefert von einer Menge, die so gewaltig, so groß ist, dass es unmöglich ist, dass sie sich auf eine Lüge einigen. Also zur Zeit, die in dem Koran haben, Hunderte, Hunderttausende von Sahaba überliefert, zu Hunderttausende von den Tabi'in, zu Hunderttausenden, die ihnen gefolgt sind, bis zu unserer Generation. Und subhanallah, wir sind so viele Muslime auf der Welt und so viele können den Koran auswendig. Und es wurde so viel von so viel zu so viel, das nennt man Tawatur, ganz kurz erklärt, inshallah ta'ala, überliefert von einer Riesenmenge zu einer Riesenmenge, die es unmöglich ist, dass es eine Lüge davon entstehen kann. Subhanal Malik. Und so wird der Koran auch bewahrt. Und manche fügen noch hinzu, Al-Maktub fil Masahif, das Aufgeschriebene in Blättern, auf Blättern, weil der Koran wurde auch schon zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgeschrieben. Da viele behaupten, dass er erst 200 Jahre später aufgeschrieben wurde. Das ist natürlich nicht korrekt. Zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, mach diesen Vers hier, schreibt, er hatte extra Koranschreiber, Subhanal Malik. Und genau deswegen sagen die Leute auch, dass es das Aufgeschriebene auf den Blättern ist. Manche fügen noch hinzu, von der ersten Sura Al-Fatiha bis zur letzten Surat An-Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, und vervollständigen das Ganze so. Das kann man inshallah ta'ala alles unter Al-Quran verstehen. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khayran. Bi'idhnillah ta'ala bis zum nächsten Begriffserklärung, bis zur nächsten Begriffserklärung. Barakallahu fikum. Lasst noch ganz kurz ein Abo da, damit ihr die nächsten Videos inshallah ta'ala nicht verpasst. Verteilt den Kanal, damit die Da'wah noch größer wird. Bi'idhnillah ta'ala. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.